Bitişen. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Guten Tag. Yücel. Ich bin hier diensthabender Arzt und für Sie zuständig. Ich würde gern mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie einverstanden? Ja, Hauptsache jemand hilft mir. Ich habe wirklich also ziemlich heftige Bauchschmerzen, ja. Zuerst würde ich einige persönliche Fragen stellen. Wie heißen Sie? Ich heiße Linus Müller. Könnten Sie bitte Ihre Vorname und Nachname buchstabieren? Ja, der Vorname ist Linus, Linus. Das ist ein männlicher Vorname. Und Müller, MU-Umlaut, LLER. Okay, Herr Müller, wie alt sind Sie? Ich bin 27. Und wann sind Sie genau geboren, Herr Müller? Am 27.04.95. Okay, wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ja, ich bin 1,78 und ich wiege 72 Kilo. Okay, Herr Müller, was führt Sie zu uns? Welche Beschwerde haben Sie momentan? Ja, ich habe solche heftigen Bauchschmerzen. Und zwar, also, ich dachte irgendwie, das würde schon besser werden, aber dann hat das mit einmal heute Morgen ganz tüchtig wieder angefangen. Und also, ich kann das wirklich schwer aushalten. Es sind sehr, sehr heftige Schmerzen und sie sind so links im Bauch oben. Okay, wann haben die Schmerzen angefangen? Ja, dass die so schlimm waren jetzt, das war heute Morgen. Und ja, angefangen hat das Ganze eigentlich damit, dass ich mit meinem Fahrrad gestürzt bin. Ich bin also ziemlich zügig mit meinem Fahrrad gefahren und bin an so einer Bordsteinkante hängen geblieben und bin also heftig auf die linke Seite gefallen. Und dann hatte ich erst wirklich, also sehr starke Schmerzen, auch im Bauch, auch so an der Seite, überall, aber nachher war das eigentlich besser mit dem Bauch. Und mit einem Mal heute Morgen fing das an und war jetzt so schlimm, dass ich gedacht habe, ich muss sofort hier in die Klinik kommen. Sie haben gut gemacht. Und wann sind Sie mit Fahrrad gefahren? Das Und war gestern Abend, das war dann gestern im Abend? Dunkeln, dass ich. Sind Sie auf der linken Seite hingefallen? Ja, und ich weiß nicht, ob da irgendwie was war, ob da irgendwie so ein Mülleimer stand oder so. Irgendwo muss ich gegengeknallt sein. Das hat extrem wehgetan. Okay. Hatten Sie gestern die Schmerzen? Ja, ich hatte als direkt nach dem Sturz hatte ich tüchtige Schmerzen, aber dann sind die wieder weggegangen. Okay, Und ja. jetzt heute Morgen, also wir sind natürlich nicht ganz, aber sie sind halt besser geworden. Habe ich gedacht, naja gut, hast du dich ein bisschen gestoßen, tut halt weh. Ja, selber Natürlich, ja. schuld, wenn man hinfällt. Aber jetzt ist es wirklich so heftig geworden, dass ich wirklich kaum das aushalten kann. Okay. Herr Müller, wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei eins sehr leichten, sehr starken Schmerzen entspricht? Wie würden Oh, Sie also die einschätzen? sind bestimmt bei 8 oder 9. Also das sind sehr heftige Bauchschmerzen, ja. Okay. Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Das ist drückende, stechende, brennende Schmerzen. Sehr drückend. Drückend, ganz dumpfe Schmerzen sind das, ja. Ganz, ja, drückend ist schon richtig dumpfer Druck, so würde ich sagen. Okay. Strahlen die Schmerzen in andere Körperregionen aus? Nee, das ist schon auf den Bauch, der eigentlich beschränkt. Ich meine, sonst tut mir, glaube ich, auch so ein bisschen, habe ich mich wohl auch gestoßen und da habe ich natürlich ein paar blaue Flecken, das tut auch weh, aber es strahlt nicht aus. Sind die Schmerzen immer da oder treten die Schmerzen nur hin und wieder auf? Nein, die sind wirklich, ja, so ein bisschen wellenartig, aber eigentlich sind jetzt zurzeit ständig da. Und also ich, jetzt langsam ist es auch so, dass ich, puh, dass ich ein bisschen so Angstzustände kriege, so dass ich wirklich ein bisschen Panik bekomme, weil die Schmerzen so heftig sind. Ja, Sie haben recht. Können Sie bis Ende des Gesprächs die Schmerzen aufhalten? Aushalten, weiß Aushalten. ich nicht, müssen wir gucken. Also mir geht's echt schlecht. Ja, und ich habe das Gefühl, mein Herz klopft also ganz tüchtig und es ist, also mir geht's nicht gut, das sage ich gleich. Wenn wir schnell machen, könnte das klappen. Ja, ich würde gerne schnell geben. Und Sie haben noch Herzrasen, oder? Ja, ich habe das Gefühl, dass mein Herz ganz heftig schlägt, ja. Und haben Sie noch Herzstolpern? Ja, weiß ich nicht. Also bin ja kein Arzt. Also ich habe das Gefühl, dass das Herz halt ganz schnell schlägt. Sehen Sie ein bisschen blass aus? Ja, natürlich sehe ich blass aus, ja, klar. Und haben Sie auch Brustschmerzen oder Herzschmerzen, außer Nein, Bauchschmerzen? Schmerzen habe ich dann nicht. Ich merke nur, dass das Herz sehr stark klopft. Okay. Haben Sie außer Bauchschmerzen irgendwo andere Schmerz? Ja, da sagte ich ja, ich bin ja hingefallen. Da habe ich natürlich noch ein paar blaue Flecken an der Seite und an der Hüfte und an den Beinen und ich habe noch nicht so genau geguckt, ja, wo es noch überall, aber es tut mir natürlich alles weh nach dem Sturz. Aber diese heftigen Schmerzen sind im Bauch. Okay. Können Sie Ihre alle Extremitäten anheben, bewegen? Ja, das geht wohl, aber es tut weh, ja. Haben Sie eine Taubheitsgefühl oder Kribbeln? Nee, da kribbelt nichts. Nein. Okay. Waren Sie vor dem Unfall oder nach dem Unfall Bewusstsein verloren? Habe ich das Bewusstsein verloren? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, ich war die ganze Zeit da. Okay. Ist Ihnen übel oder schwindelig? Jetzt im Augenblick ist mir natürlich schon schlecht, weil ich so irrsinnige Schmerzen habe. Ich habe extreme Schmerzen, ja? Okay. Okay, Entschuldigung. Haben Sie Fieber? Habe ich nicht gemessen, glaube ich aber nicht. Haben Sie Stuhlfrost? Nee, Schüttelfrost merke ich jetzt nicht, nein. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt Gewicht abgenommen oder zugenommen? Nein, ich bin ganz gesund. Ich bin ganz gesund. Ich habe nur jetzt durch diesen Unfall halt, geht es mir schlecht. Okay. Haben Sie Ihr Schüttel oder Ihr Wasserlassen eine Farbeveränderungen bemerkt? Jetzt nach dem Unfall ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe auch nicht so genau hingeguckt. Und ich glaube, Stuhlgang hatte ich noch gar nicht seit dem Unfall. Okay, Aber also haben beim Urin ist mir nichts aufgefallen, aber ich habe auch nicht so genau geguckt. Okay, haben Sie erbrochen? Erbrochen habe ich nicht, nee. Erbrochen, ja. Nee. Okay. Okay. Leiden Sie, Herr Müller, leiden Sie an chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck oder anderen chronischen Nein, das Erkrankungen? Einzige, was ich habe, schon seit Kinderzeit, das ist Neurodermitis. Und seit 2 Jahren habe ich halt regelmäßig Migräneattacken, aber also sonst so Krankheiten habe ich nicht. Seit wann haben Sie Migräneattacken? Also seit 2 Jahren. Und seit Kindheit haben Sie auch Neurodermatitis, oder? Neurodermitis, genau, ja. Okay, haben Sie noch andere Erkrankungen oder leiden Sie an anderer Krankheit? Nö. Okay. Ist Ihnen eine Allergie bekannt? Ja, ich bin tatsächlich allergisch auf Amoxicillin. Wie äußert sich die Allergie, Herr Ja, da Müller? kriege ich so rote Pünktchen, so einen Ausschlag, ne? Und haben Sie noch andere Unverträglichkeit gegen Lebensmittel Ja, also oder das scheint so, dass irgendwas? ich eine Laktoseunverträglichkeit habe. Also deswegen lebe ich jetzt eigentlich schon lange ohne Laktose und da kriege ich halt Durchfall, aber wenn ich das weglasse, geht es mir gut. Okay. Ihre Laktoseintoleranz äußert sich mit Durchfall, oder? Durchfall und Blähungen, ja, und Leon. deswegen lasse ich das jetzt weg und seitdem habe ich eigentlich keine Probleme. Okay. Herr Müller, nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nee, ich nehme nur halt hin und wieder, wenn ich Migräneattacken habe, dass ich dann ein Schmerzmittel einnehme. Welche Schmerznehmen nehmen Sie? Eigentlich nehme ich am liebsten Aspirin. Aspirin. Und sonst? Ja, also für die Neurodermitis habe ich halt so eine Kortisoncreme, wenn es ganz schlimm wird, ne? Wissen Sie, wie heißt das? Nee, weiß ich nicht genau. Fällt mir jetzt nicht ein, nein. Okay. Sind Ihre Eltern am Leben? Meine Eltern leben beide noch, ja. Mein Vater hatte zwar vor 2 Jahren eine Krebsoperation, und hat eine Chemotherapie bekommen, der hatte Darmprobleme, aber der ist jetzt aus dem Gröbsten raus und meine Mutter, die ist so organisch eigentlich gesund, die hat nur auf jeder Seite eine neue Hüfte bekommen. Neue Hüfte bekommen. Neue Hüftgelenke, ne? So eine Endoprothese. Ja. Und seit wann hat Ihr Vater Krebs? Ja, das ist so, vor 2,5 Jahren hat man das festgestellt und dann hatte er halt vor 2 Jahren diese Chemotherapie. Okay. Und haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Zwillingsbruder. Ist er gesund? Ja, der hat Asthma, aber sonst ist er gesund, ja. Okay. Okay, Herr Müller, ich würde gern Ihre Gewohnheit wissen. Was machen Sie beruflich, Herr Müller? Ich arbeite bei der Deutschen Bahn als Kontrolleur, als Schaffner. Bin also sehr viel unterwegs. Sind Sie verheiratet? Ich bin geschieden. Wohnen Sie allein? Nein, ich wohne mit meiner neuen Partnerin. Haben Sie Kinder, Herr Müller? Ja, aus der Ehe habe ich eine Tochter. Die lebt aber bei meiner Ex-Frau. Okay. Haben Sie viel Stress oder Belastung in der Arbeit? Ja, natürlich. Was meinen Sie, was bei uns los ist? Es gibt kein Personal, muss man immer wieder einspringen und die Kunden sind auch unfreundlich. Also das ist schon ein echter Stressberuf, ja. Ja, Sie haben sehr stressige Arbeit und in Deutschland gibt es immer mangelhaft Personal mangelhaft, deswegen, das ist normal, ja. Und brauchen Sie, Herr Müller? Ja, ich habe vor 4 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Also ich habe nicht lange geraucht. Seit meinem 19. Lebensjahr, ne, habe ich dann aber auch nie viel, immer nur so eine halbe Packung am Tag oder so. Also wirklich nie viel getrunken. Okay, haben Sie vor 4 Jahren Rauchen aufgehört? Genau, und ja. Vorher ab 19. Lebensjahr halbe Packung Zigaretten ja, genau. geraucht. Okay. Und trinken Sie regelmäßig Alkohol? Ja, also eigentlich trinke ich abends so, wenn ich Feierabend habe. Wenn ich dann gerade zu Hause bin, trinke ich gerne ein Glas Wein, ja. Aber trinken Sie regelmäßig jeden Tag nicht Alkohol? Fast, ja. Fast, okay. Und nehmen Sie bitte nicht persönlich, das ist Routinefrage. Haben Sie schon mal Kontakt mit Drogen? Mit Drogen? Nee, also vielleicht mal mit Drogenabhängigen bei der Arbeit, aber mit Drogen selber, also ich habe das nie probiert. Okay, und sonst schlafen Sie gut oder haben Sie Probleme beim Schlafen, Einschlafen oder Durchschlafen? Ja, ich habe natürlich deswegen Probleme, weil ich im Schichtdienst arbeite, ja. Und da kann man oft nachts nicht gut schlafen oder wenn man dann endlich Feierabend hat, ist man so ein bisschen überdreht und kann dann nicht einschlafen, ne? Und Sie haben keine Probleme zurzeit beim Wasserlassen oder Stuhlgang, oder? Nee, also ich habe nur dieses eine Problem, dass ich diese unglaublichen Bauchschmerzen habe und dass mir wirklich es schlecht geht. Okay. Und das ist die letzte Frage. Sind Sie vollständig geimpft? Ja klar, gegen Corona bin ich geimpft, ja. Gegen Tetanosis? Gegen Tetanus weiß ich gar nicht so genau. Da müsste ich mal bei meinem Hausarzt nachfragen oder vielleicht können Ihre Mitarbeiter das ja machen, ja, dass Sie beim Hausarzt anrufen. Ich kann mit Ihrem Hausarzt sprechen, ja. Und ja, ich bin mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen oder wollen Sie etwas hinzufügen, Herr Müller? Ich möchte mich jetzt nur gerne irgendwo hinlegen, weil es mir so schlecht geht, ja. Ja, ich würde gern Sie unsere Station aufnehmen und zuerst würde ich sie körperliche untersuchen. Danach werde ich einige operative Untersuchungen durchführen. Ja, ist mir völlig egal, was Sie machen. Hauptsache, ich kann mich jetzt irgendwo hinlegen. Ja, ich werde zuerst auch ein IV sie anlegen und mit IV Das einige ist eine Medikamente. IV-Anliegen? Ja, auch ein IV anlegen. Können Sie das für mich als Nicht-Arzt mal erklären? Was ist eine IV-Anliegen? Ja, Entschuldigung, das ist ein Zugang für eine Flüssigkeit verabreichen. Ja, ein venöser Zugang, Ja, ne? ein venöses Zugang, ja, richtig. Ja, Und gut, ich ne? würde gerne auch Ihre EKG schreiben und Ihre Vitalparameter überprüfen und danach einige operative Untersuchungen wie Ultraschall durchführen. Danach werden wir eine Diagnose feststellen. Sie können zurzeit in unserer Station bleiben. Danach ich komme zu Ihnen wieder. Okay, bis dann. Haben Kollegen andere Fragen? Haben Sie Farbveränderung auf der Haut, linken Oberbau? Oh ja, ich habe blaue Flecken, ja. Wir müssen regelmäßig nachfragen. Haben Sie bei einem Verkehrsunfall einen Kopfschuss getragen? Ah, genau, einen Helm hat er getragen, ja, tatsächlich. Er hat Und einen Helm getragen, ja. auch regelmäßig nachfragen, war Ihnen schwindelig oder schwarz vor den Augen? Haben Sie das Bewusstsein Ja. verloren bei einem Unfall? Das hat er gefragt. Er hat gefragt, ob ich ohnmächtig war. Und schwindelig hat er auch gefragt. Schwarz vor Augen hat er nicht gefragt. Aber grundsätzlich, das hat er schon abgefragt. Ja, aber das habe ich verneint. Gestern nachts schlafen Sie gut heute? Nee. Husten Sie oder Atemnot haben Sie? Husten. Nee, das eigentlich nicht so sehr. Ich glaube, Husten würde mir auch eher wehtun. Deswegen vermeide ich das Husten. Das war's. Ja. Noch andere Fragen, Kollegen? Ich meine, es kam ja zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt, kam hier ein Hinweis eingeblendet schriftlich, Vitalparameter, Ja, ja. ja. Also, ganz sicher hätten Sie mit diesem Patienten, nachdem Sie ihn ganz kurz gesprochen haben, Ja. hätten Sie sofort ans Monitoring gehen müssen. Ja. Ja? Dieser Patient ist lebensbedrohlich krank. Ja? Und ich bin mir nicht sicher, ob er tatsächlich Ihre Befragung überlebt hätte. Ja? Also da muss man ganz sicherlich unterbrechen und muss sagen, wir machen jetzt ein paar Untersuchungen und ne, und kontrollieren die Vitalparameter und dann wäre der Patient eigentlich auch schon auf der Intensivstation gelandet. Ja. Ja, das ist sicherlich absolut eine Indikation, wo man das Gespräch sein lässt und erstmal handelt und dann kann man die anderen Sachen hinterher fragen. Ne? Möglicherweise im Rahmen, was weiß ich, wenn das EKG gelaufen ist oder so. Ne? Aber ganz bestimmt wäre dieser Patient eigentlich nicht in der Lage gewesen zu sagen, was seine Eltern für Krankheiten haben. Und was er beruflich macht, das wäre dem im Augenblick komplett egal, ja. Und also da, das ist sicherlich so, dass man da hätte unterbrechen müssen. Ne? Oder meinen Sie anders? Dr. Gündes, was sagen Sie? Ja, nein, ich denke, diese Wörter, folgende ich spreche, das ist wichtig oder nicht wichtig, bitte sagen Sie mir. Ich möchte ihre Vitalparameter überprüfen. Vitalparameter, das heißt, ihre Blutdruck, Puls, Atemzeichen und so weiter. Und ich würde gerne einen Venuszugang legen und an Monitor anschließen. Und sofort eine Ultrasonographie und Röntgentraf veranlassen. In der Zwischenzeit können wir unser Geschirr vorsetzen. Ganz genau, ja. Das ist genau der Punkt. Ne? Also da muss man unterbrechen und dann kann man ja jetzt in unserer Simulation immer sagen, Klammer auf, Klammer zu, jetzt läuft also die Untersuchung und jetzt kann ich weiterfragen. Ne? Und dann liegt er da halt auf seiner Liege und hängt am Monitor mit seinen Pieps, Pieps, Pieps und was auch immer. Und dann kann man natürlich auch fragen, was weiß ich, ob er Allergien hat oder sowas. Ne? Haben Sie Allergien? Okay. Irgendwelche Medikamente oder Kontrastmittel? Ja, das ist relativ vital, ne? Damit er nicht irgendwas kriegt, was er genau jetzt, was seine Situation noch verschlechtert. Ne? Aber wie gesagt, die Frage nach Nikotinkonsum oder sowas, das ist dann im Augenblick wirklich mehr als zu vernachlässigen. Ja? Das kann man hinterher machen. Aber natürlich muss man auch gravierende Vorerkrankungen erfragen, ja. Ja, ob der schon irgendwie eine riesen Herzoperation oder was hatte oder so, ne? Ja. Dr. Aydin? Als das Geschichte anfangen können wir? Frage. Von mir aus, ja. Ja, ich bin auch. Was sagt mein Doktor? Ich bin auch bereit. Sehr gut. Hallo, guten Abend. Guten Abend, Frau Oberärztin. Hallo, guten Abend. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Wenn Sie Zeit haben, würde ich gerne den Fall Ihnen vorstellen. Ja, bitte. Der Patient heißt Herr Müller, ist 27 Jahre alt und 1,78 Meter groß und 72 Kilo schwer. Der Patient stellte sich bei uns wegen seit heute Morgen plötzlich aufgetretener starker Bauchschmerzen vor. Er berichtete, dass gestern er mit einem Fahrrad einen Unfall gehabt habe. Nach dem Unfall hatte er kurzer Zeit linken oberer Bauch Schmerzen, aber danach seien die Schmerzen weggegangen. Ganz weggegangen. Und heute Morgen seien die Schmerzen wieder plötzlich aufgetreten. Und die Intensität der Schmerzen liegen bei 8 bis 9 auf einer Schmerzskala. Die Schmerzen seien drückend und dumpf. Die Schmerzen steht linke obere Epigastrium. Zudem klagte er über Tachykardie und Blase. Also das haben Sie gesehen, dass er blass war, ne? Ja. Das müssen Sie ja gesehen haben, der hat Ihnen ja gegenüber gesessen, ne? Mhm. Ja, richtig. Ja, die Schmerz... Was haben Sie denn als Erstmaßnahmen gemacht? Ja, erstmal, ich würde gern einen Monitor anschließen. Ja, haben Sie das schon gemacht? Ja, ich habe gemacht. Gut, ja, und das will ich wissen. Danach ja, genau. Würde ich direkt Blut abnehmen. Und Zugang haben Sie auch schon gelegt? Ja, Zugang auch würde ich angelegt. Und würde ich einige Flüssigkeit verabreichen und kleine Blutbild und Gerinnungsparameter und auch Elektrolyten überprüfen. Ja, das ist ja alles für später. Jetzt gucken wir erstmal, was mit dem Patienten ist. Also jetzt primär überlebt er jetzt, ja? Ja, primär ist die Schmerzen und deswegen ja. Würde ich einen Ultraschall durchführen. Ja, okay, direkt. Gut. Was hat er denn jetzt noch weiter berichtet über seinen weiteren Verlauf? Ja, nach dem Ultraschall werde ich... Nee, was hat der Patient noch berichtet? Sie haben den Patienten ja weiter befragt. Ich bin noch gar nicht dabei, was Sie machen wollen. Ich wollte nur wissen, was Sie als Erstmaßnahmen gemacht haben. Ne? Als Notfallmaßnahmen. Und jetzt haben Sie mir ja noch nicht alles über den Patienten erzählt. Jetzt müssen Sie erstmal Ihren Bericht fortsetzen. Ja, Sie müssen doch erstmal erzählen, was Sie alles den Patienten gefragt haben und was er Ihnen berichtet hat. Ja, Vorerkrankungen, Medikamente, Lebensgewohnheiten. Das alles. Ja? Ja, okay. Gut. Der Patienten leidet an Neurodermatitis und Migräne. Deswegen nehme der Patient gegen Migräne Aspirin und gegen Neurodermatitis Cortison Salbe. Er habe Allergie gegen Amoxicillin. Die sich mit Exanthem äußert und er habe auch Laktoseintoleranz, die sich mit Durchfall und Diarrhea und Meteorism äußert. Sein Vater habe Krebs und der vor 2,5 Jahren festgestellt worden. Was für ein Karzinom hat er? Kolonkarzinom hat gesagt und vor 2 Jahren bekomme sein Vater Chemotherapie. Seine Mutter ist eine total Hüftgelenkprothese zugezogen. Ja, also sie hat, ja, bei ihr ist also eine Hüft-Tap beidseits eingesetzt worden, ne? Ja, das ist ja kein Unfall, sondern das ist ja eine geplante Operation, ne? Ja. Sie hat Arthrose gehabt und dann hat sie halt zwei Hüft-Taps bekommen, ne? Wegen Gonarthrose, ja, richtig. Coxarthrose. Coxarthrose, okay. Und er hat eine Zwillingsbruder, der leidet an Asthma. Er sei Kontrolleur von Beruf und arbeite an Deutsche Bahn. Bei der Deutschen Bahn? Ja, er sei geschieden und momentan wohne er mit neuer Partnerin und er habe eine Tochter, aber die mit ihrer Mutter zusammen lebe. Er sei momentan nicht Raucher, aber vorher habe er vor Jahren eineinhalb Packung täglich geraucht. Das heißt zwei Päckjahr geraucht. Trinke ab und zu ein Glas Wein, nicht täglich, aber ja, wie täglich fast täglich ein Glas Wein und Drogenkonsum würde verneint. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten eine Leberrissen. Ein Leberriss, okay. Leberriss, aber die ja, das heißt Milzruptur. Und also nicht Leber, sondern Milz. Milzruptur, ja. Milzruptur. Und die Differentialdiagnose kommen die folgenden in Betracht. Auch Aortenruptur. Aortenruptur, ja, dann wäre der aber schon tot. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Und auch die anderen Organen, Rüpturen oder Hämatom. Also stumpfes Bauchtrauma sozusagen. Ja, das ist Bauchtrauma. Ja, das genau. Bauchtrauma. Ja, was spricht denn für die Milzruptur? Ja, Milzruptur besteht zwei Klasse 1 und Klasse 2. Klasse 2 ist Totalruptur, nicht Totalruptur. Deswegen muss der Patienten direkt operiert werden. Ja. Ja, insofern wäre tatsächlich auch noch die Frage nicht ganz unwichtig, wann der zuletzt gegessen hat, ne? Das ist tatsächlich, fällt mir jetzt gerade ein, dass das noch eine Frage wäre, die man ihm eigentlich unbedingt stellen müsste. Wann haben Sie zuletzt was gegessen und getrunken? Ja. Ja, denn der muss ja unmittelbar auf den Tisch. Der muss ja auf den Tisch, der Patient. Der hilft ja nichts. Ne? Und insofern muss man natürlich wissen, wann der zuletzt was zu sich genommen hat. Ne? Okay. Ja, gut, was machen Sie? Sie haben schon gesagt, Sie machen Labor, Blutwerte, Elektrolyte, Gerinnung. Und Blutgruppe müssen Sie natürlich bestimmen für Kreuzblut, ne? Blutkreuz. Ne? Jo. Und was machen Sie an technischen Untersuchungen? Also apparativen Untersuchungen? Ja, operative Untersuchung würde ich gegebenenfalls CT durchführen. Als allererstes, was machen Sie als allererstes? Ja, zuerst, also das EKG haben Sie schon. Mache ich Ultraschall. Ja, genau. Durchführen. Ja. Ja, und was erwarten Sie da? Was sehen Sie? Ich sehe extrakapsulär Hämatom im Abdomen. Und möglicherweise Vergrößerung im Milzbereich, ne? Also, dass man da schon irgendwas sehen kann. Ne? Ja. Gut, was würde man denn tatsächlich schon von außen sehen? Schon bei der körperlichen Untersuchung? Vorausgesetzt, der hat jetzt tatsächlich eine Milzruptur. Ja, er sieht blass aus. Ja, ganz sicher. Und er hat Tachykardie und auch Bauch wegen Schmerzen Defans ne diyor? Loslassschmerzen. Ja, aber bevor Sie den überhaupt anfassen, was sehen Sie denn dann? Sie sehen doch schon eine Schwellung im Bauch. Man sieht doch schon einen zunehmenden Umfang. Ne, wenn der tatsächlich die zweite Rippenruptur hat, ne, dann hat er ja eine Umfangszunahme. Das blutet ja rein. Das sehen Sie schon. Genau. Da kommt es. Bauchumfangsvergrößerung und Hämatome. Genau. Okay. Gut. Abdomen-Sono, gegebenenfalls CT. Und ja, was Sie noch gesagt haben, das haben Sie aber schon vorher gesagt, den Thorax würde man sicherlich auch zur Sicherheit röntgen, ob der da zusätzlich noch irgendwas hat. Ne? Könnte ja auch immer noch sein, dass der zusätzlich noch eine Rippe gebrochen hat und da vielleicht sich irgendwie noch im Pneu zugezogen hat oder so. Ne? Wobei er hat ja keine Atemnot beschrieben. Ne? Aber ja, er ist tachykard, insofern sicherlich würde man auf dem Röntgenthorax noch was erwarten. Ja. Okay. Gut. Dann, ja, was ist das Verfahren der Wahl im Zweifelsfall? Was würde man machen mit dem Patienten? Therapeutisch? Sie haben Ihr Mikro aus. Dr. Mellet, Sie haben Ihr Mikro aus. Mehmet, ja. Ich würde gerne operative behandeln. Und auch Flüssigkeit oder wenn er braucht Blut verabreichen, Blut geben. Genau, Blutkonserve, genau. Bluttransfusion machen. Und was braucht der arme Junge noch? Der hat Schmerzen. Ja, ich würde gerne Schmerzmittel verabreichen. Ja, der braucht eine Analgesie, ne? Analgesie. Genau. Ja. Wahrscheinlich wie Morphin oder... Ja, also richtig, der braucht ordentlich was, ne? Genau, ja. Gut, dann denke ich mal, wird der wahrscheinlich schon bald auf dem OP-Tisch landen, der Patient. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, was aus dem Herrn Müller wird. Wir wollen ja nicht so einen jungen Mann hier von der Fahne gehen lassen, ne? Gut, also, ja, vielen Dank und wie gesagt, berichten Sie mir über das weitere Vorgehen, ja? Okay, ja. Okay, gut. Vielen Dank. Mir ist eine Sache positiv aufgefallen. Sie haben ganz wunderbar die ganze Zeit diesen Konjunktiv genommen. Ne? Er habe das und das und er sei gestürzt und er leide unter. Das haben Sie sehr konsequent durchgeführt. Und das können die wenigsten Deutschen, sage ich mal. Ja? Die meisten Deutschen sprechen nicht so korrekt in dieser Hinsicht. Ja? Das haben Sie gut gemacht. Das einzige Problem, was ich wirklich sehe, das wäre diese Unterbrechung gewesen. Ne? Ja. Man hätte gleich unterbrechen müssen und dann alles Weitere machen. Und ich glaube, dann haben Sie mich einfach nicht ganz verstanden, als ich gesagt habe, was haben Sie denn mit dem Patienten gemacht? Ich wollte Ihnen ja eine Brücke bauen, zu sagen, ich habe Vitalparameter überprüft. Es sieht so aus, dass der da eine Blutung hat. Ich wollte Ihnen nur schnell berichten und dann hätten Sie weitererzählen können. Ne? Also da hatte ich ja noch nicht die ganze Anamnese von Ihnen erzählt bekommen. Ja? Wie gesagt, da haben wir jetzt natürlich eine künstliche Situation. Mit so einem Traumapatienten macht man keine Lehrbuchanamnese. Ja? Da macht man das nicht, wie Sie das hier kennen, sondern da läuft es halt ein bisschen anders ab. Da geht es ein bisschen hektisch zu und da ist halt auch die große Frage, wie ist der Typ überhaupt in die Klinik gekommen? Ja? Hat den jemand begleitet oder ist der mit dem Krankenwagen gekommen sogar? Ja? Und tatsächlich war hier dann auch schon die interessante Frage, genau, wo befindet sich der Patient gerade? Als Antwort ist es dann auf der Intensivstation. Ja, also der ist sicherlich sehr schnell, wird man so einen Patienten verlegen und wird dem die entsprechende Behandlung zukommen lassen. Ja, okay. Ja, genau, Zweiseitigkeit haben Sie schön erklärt, ne? Erst reißt die Kapsel, nee, was reißt erst? Nee, erst reißt es innen und dann die Kapsel. Ne? Ja, dann die Kapsel als zweites, ne? Ja. Wenn der Druck zu groß wird, genau, dann reißt die Kapsel und das macht dann diese gewaltigen Schmerzen. Ja. Ja. Genau, was Sie nicht ganz richtig wiedergegeben haben, direkt nach dem Unfall hat der Patient gesagt, da hatte er sehr starke Schmerzen. Die sind dann aber besser geworden. Die sind nicht weg gewesen. Ja, besser geworden. Die waren nicht weg, sondern die haben sich nur verbessert. Und da hat er gedacht, naja, dann wird es ja besser. Ne? So. Und dann kam aber der große Knall. Ne? Und mit einmal gingen die Schmerzen richtig tüchtig los. Und das ist dann eben dieser zweite Schritt. Ne? Genau. Also ganz weg waren die Schmerzen nicht. Das wäre ja auch ein bisschen ungewöhnlich eigentlich, wenn der überhaupt keine Schmerzen hatte dazwischen drin. Ne? Aber ja, gut. Soweit, so gut. Gucken wir mal, dass dieser Patient überlebt. Ich hoffe. Ja?